Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute möchte ich die Folge vom Kompromiss zum Konsens behandeln und dazu muss ich eingangs erstmal einiges erzählen, weil wir haben doch relativ häufig Bezug genommen auf diese Folge. Und eigentlich ist die Idee, die wir da vertreten, ziemlich gut. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich war 2015 auf dem Foodsharing Festival in Berlin und habe dort einen Workshop mitgemacht. Da ging es um systemisches Konsensieren. Das ist eine Methode der Entscheidungsfindung, wie man in Gruppen zu Resultaten kommen kann, die tragfähig sind. Und ich war total begeistert davon. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Das waren nur irgendwie 2 oder 3 Stunden. Aber die Beispiele, die sie da gebracht haben und wie man eben in diesen Gruppen Entscheidungen treffen konnte. Man hat dann auch so ein bisschen so Spiele gemacht, also quasi das einmal durchgespielt. Das fand ich atemberaubend gut. Und ich habe das in meiner damaligen WG auch erfolgreich angewandt. Ich habe gesagt, lass uns Entscheidungen nicht mehr nach dem Kompromissprinzip fällen, sondern nach dem Konsensprinzip. Also lasst uns den Widerstand überprüfen, den wir gegen einzelne Optionen haben und darüber dann Entscheidungen fällen. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Fast forward zu 2019, als diese Folge rausgekommen ist. Ich habe mich mit Jeannie auch sehr viel über dieses Thema unterhalten. Und Jeannie hat von Anfang an gesagt, dass es ihr sehr schwer fällt, Kompromisse einzugehen und sie eigentlich nicht kompromissbereit ist. Und eigentlich wäre das schon so ein bisschen eine Red Flag gewesen. Ich habe mich auch oft gefragt, warum ich das nicht eher gesehen habe, dass das eigentlich eine Red Flag ist. Aber wir sind dann darauf gekommen, dass wir eigentlich in unserer Beziehung keine Kompromisse eingehen müssen, solange wir einen Konsens finden. Was ich aber damals verkannt habe, ist, dass es nicht immer einen Konsens gibt, zuallererst mal. Und dass es zweitens so ist, dass eine Beziehung, eine Partnerschaft etwas anderes ist als eine Gruppenkonstellation. Ich führe das gleich im Detail nochmal näher aus, aber hören wir erstmal in die Folge rein. Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Das finde ich ganz spannend. Du willst was sagen? Ja, ich dachte gerade, dass sich freiwillig im Zuge von Kompromiss irgendwie nicht richtig freiwillig anhört. Also verzichtet man wirklich freiwillig auf eine Forderung? So, und da geht es nämlich schon los mit Dingen, die ich jetzt anders sehe. Man kann natürlich eines anderen Menschen zuliebe freiwillig auf eine Forderung verzichten. Das geht natürlich in Gruppenkonstellationen. Ich kann sagen, okay, um des lieben Friedens willen mache ich das. Ich kann es aber auch zähneknirschend hinnehmen und kann sagen, okay, ach, das ist ein Kompromiss. Und diese Kompromisse sind tatsächlich vielleicht langfristig nicht tragfähig, das stimmt schon. Aber eine Beziehung ist was anderes als eine Gruppenkonstellation. Ich glaube, Jeannie konnte sich an dem Punkt nicht vorstellen, dass ich meinem Partner zuliebe freiwillig auf etwas verzichte, dass ich etwas selbstlos tue, dass ich sage, okay, mir ist diese Beziehung wichtig, dass ich gerne darauf verzichte. Ich glaube, das kommt in Jeannies Geist oder in Jeannies Kopf, kam das damals nicht vor und in meinem auch nicht, ehrlich gesagt. Also vielleicht verzichtet man darauf, um ein höheres Ziel zu erreichen, sowas wie, ich verzichte jetzt darauf, im Bett zu liegen und Sport zu machen, um dann fitter zu werden, oder ist es eine andere Art von Freiwilligkeit? Ist das überhaupt eine Art von Freiwilligkeit? Ja, das frage ich mich nämlich gerade auch, weil ich glaube, da steckt auch mal ganz viel Druck hinter. Also warum verzichtet man auf etwas, was einem ja eigentlich wichtig ist? Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich glaube, sowas kann man schon machen in Gruppenkonstellationen. Wenn ich sage, mir ist der WG-Frieden wichtiger, als meine Socken in die Ecke zu werfen, da bekomme ich quasi was zurück für meinen Einsatz. Aber so funktioniert Liebe nicht. Zumindest nicht immer. In einer Liebesbeziehung kann ich durchaus etwas hinnehmen, ohne etwas zurückzuwollen. Selbstlose Liebe. Ich glaube, ehrlich gesagt, so sollte Liebe in den meisten Fällen sein. Und das war Jeannie und mir damals, glaube ich, fremd. Ein unter Druck auf etwas verzichten, oder? Ja, also sowas wie nicht, ich gehe auf dich zu, sondern ich nehme Rücksicht. Also ich stecke selber zurück oder ich nehme mich selber zurück. Ja, und dann kann man sich natürlich direkt die Frage stellen, ist es gut, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, im Endeffekt. Und Rücksicht ist auch noch so ein Wort, was wir beide, ich nehme mich da nicht aus, schon ganz schön verteufelt haben. Ich glaube aber, Rücksicht zielt auf genau das Gleiche ab, nämlich ich nehme Rücksicht auf dich, weil ich es möchte. Ich gehe durchaus freiwillig einen Schritt zurück und verzichte auf einen Teil meiner Bedürfnisse. Das heißt nicht, dass ich sie komplett aus den Augen verliere. Darum geht es auch gar nicht. Ich will mich nicht komplett verbiegen. Aber es gibt durchaus Situationen, vor allem in Partnerschaften, in Liebesbeziehungen, in denen man selbst einen Schritt zurückgeht und das freiwillig macht und sich das gut anfühlt und ich dadurch Rücksicht nehme. Ich dachte auch gerade, bei einem Kompromiss sind ja auch irgendwie, also mindestens einer oder beide, die einen Kompromiss eingehen, sind ja auch irgendwie so ein bisschen Verlierer bei der ganzen Sache. Ich merke wieder, wie sehr wir in dem ganzen Podcast, aber vor allem auch in dieser Folge, in Extreme gefallen sind. Man kann Kompromisse nicht so verallgemeinern, dass immer mindestens einer oder beide da als Verlierer rausgehen. Das stimmt einfach nicht. Man kann Kompromisse schließen, indem sich beide als ich habe jetzt auch genug bekommen. Genug ist auch noch so ein Wort, was eigentlich viel zu selten verwendet wird. Denn ich muss ja auch nicht immer alles bekommen. Vielleicht reicht mir ja ein gewisser Teil meiner Forderungen, wenn man mal von Liebesbeziehungen absieht, weil Forderungen im Kontext von Liebesbeziehungen sind schon ein bisschen komisch. Und innerhalb von Liebesbeziehungen kann man durchaus auch einen Kompromiss eingehen, indem ich sage, ich trete jetzt einen Schritt zurück, ich tue das gerne und ich fühle mich nicht als Verlierer deswegen, sondern ich habe dadurch vielleicht sogar die Beziehung gestärkt. Wenn ich mir diesen Spruch angucke, in einer Beziehung muss man Kompromisse machen, dann frage ich mich, wie lange das funktioniert. Also das ist doch keine Dauerlösung. Genau, irgendwie verstellt man sich dann immer, ne? Nein, ein Kompromiss heißt eben in einer Partnerschaft nicht zwangsläufig, dass man sich verstellt. Es kann natürlich so sein, dass man sich verstellt, weil man unbedingt will, dass eine Beziehung, die eigentlich vielleicht zum Scheitern verurteilt ist oder die schon lange nicht mehr funktioniert, dass man will, dass das die funktioniert und man gar nicht merkt, wie sehr man sich verbiegt. Das ist aber dann ein fauler Kompromiss. Ich glaube, es ist durchaus möglich zu sagen, ich bin mir völlig bewusst, dass ich vielleicht dieses Bedürfnis habe, aber ich stelle es zurück, weil ich in einer Liebesbeziehung bin und weil ich das so möchte. Das geht. Ich nehme Rücksicht auf dich oder du musst mal Rücksicht auf mich nehmen. Und die Frage ist dann ja, was ist eigentlich Rücksicht und warum muss ich das? Also Rücksicht ist das Zuschieben von Verantwortung auf jemand anderen. Boah, ich werde gerade echt sauer auf mein damaliges Ich, weil das ist total der Assi-Spruch. Rücksicht ist das Zuschieben von Verantwortung auf jemand anderen. Ey, ich möchte nicht in einer Ellbogengesellschaft leben, in der Rücksicht einfach scheiße ist und ein Zeichen von Schwäche. Nein, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der Rücksicht etwas ist, was man gerne nimmt. Etwas, was altruistisch kommt und in der ich Partnerschaften leben kann, in der man Rücksicht nimmt, weil man es möchte, weil man liebt und nicht, weil man das Gefühl hat, so, ich muss das jetzt machen, um irgendwas anderes zu erreichen oder, boah, ich werde eigentlich gezwungen, das zu machen, sondern weil man es will. Aber es stimmt eigentlich, ne? Wenn man sagt, nimm Rücksicht auf mich, dann schiebt man sein eigenes Wohlbefinden und die Verantwortung darüber dem anderen zu. Natürlich gibt es solche Beispiele, wo Rücksichtnahme als Vorwand genommen wird, um jemand anderem seinen oder ihren Willen aufzupressen. Und wo Rücksichtnahme total absurd wäre. Ich wurde vor ein paar Wochen von meiner Nachbarin unten drunter angesprochen, dass ich so laut auftrete dass ich doch bitte mittags nicht mehr in meiner Wohnung rumlaufen soll. Und ich dachte so, was zur Hölle? Das ist meine Wohnung und ich laufe hier rum. Ich stampfe ja auch nicht extra laut auf. Aber das wäre ein Beispiel für eine Rücksichtnahme, die ja totaler Blödsinn wäre, von mir zu machen. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Und das ist vor allem auch nicht der Fall in Beziehungen, in Liebesbeziehungen. Ich glaube, Jeannie und ich haben einfach immer sehr extrem gedacht, immer sehr in Extremen gedacht und waren einfach beide auch geprägt von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil auch ich ja damals gedacht habe, so okay, ich muss Rücksicht nehmen auf meine damalige Freundin und darf mich jetzt nicht mehr mit anderen Menschen treffen. Aber das ist ja auch nur ein Extrem. Das andere Extrem wäre, ich nehme überhaupt keine Rücksicht. Das ist das, in das ich jetzt dann mit dem Podcast-Coach bin und mache einfach, was ich will. Und das ist auch nicht das Richtige. Es gibt einen Kompromiss oder Konsens, wie immer man das nennen will, der irgendwo in der Mitte liegt und wo ich Rücksicht nehme und sich das für mich gut anfühlt. Verhalte ich mich ja wieder verantwortungsvoll mir gegenüber und entscheide über meine Bedürfnisse. Genau, und so ähnlich ist es beim Kompromiss meistens auch, dass ich von jemand anderem erwarte, dass er oder sie auf mich zukommt. Das ist doch totaler Blödsinn. Ich könnte mich selber schütteln, ey. Natürlich funktioniert ein Kompromiss nicht, wenn nur eine Person die Erwartungshaltung hat, dass die andere bitte auf sie zukommen soll. Ein Kompromiss ist immer beidseitig. Die in Monobeziehungen ja so ist, oder ich nenne sie mal romantische Zweierbeziehungen, RZB, so ist, dass man den Kontakt zu Freunden des anderen Geschlechts einschränkt oder zumindest keine neuen Freunde des anderen Geschlechts in Heterobeziehungen mehr kennenlernt, weil es ja Eifersucht auslösen könnte. Und das ist so eine stillschweigende Rücksichtnahme, so eine Vereinbarung, die nie ausgesprochen wurde. Aber ich glaube, wenn sie ausgesprochen ist, dann ist es auch so eine Art Kompromiss, ein fauler Kompromiss, würde ich fast sagen. Und auch hier verfallen wir wieder in die Extreme, denn ich glaube, bei den wenigsten Beziehungen wird erwartet, dass man keine FreundInnen des anderen Geschlechts, wenn man von einer Hetero-Beziehung ausgeht, mehr trifft oder kennenlernt oder keine neuen Freundschaften schließen darf. Ich glaube, wir gehen so oft in die Extreme, um unseren eigenen Punkt zu zeigen, und das ist gar nicht mal so gut. Aber davon abgesehen wäre das natürlich ein Beispiel für einen fauler Kompromiss, für etwas, wo eine Person etwas fordert und die andere Person sagt, okay, mache ich, um des lieben Friedens willen. Aber das ist ja nicht die Regel bei einem Kompromiss, das ist ja ein Extremfall. Eine Beziehung kann ich ja nur dann eingehen, wenn ich das freiwillig tue und wenn ich nicht Angst habe vor den Konsequenzen davor, also wenn ich nicht in der Beziehung bleibe, weil ich die Konsequenzen fürchte, wenn ich aussteige. Und ich glaube, genauso ist es mit allen anderen Sachen, zum Beispiel die Familie treffen. Wenn ich das nicht freiwillig tue, dann bin ich da nicht authentisch. Und ich tue es dann nicht freiwillig, wenn ich das Gefühl habe, ich muss es, um Konsequenzen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn mein Partner oder meine Partnerin dann sehr sauer auf mich wird, wenn ich nicht mit zur Familie komme. Und dann sage ich lieber, okay, ich komme mal zweimal im Jahr mit zur Familie und ertrage das für ein paar Stunden. Aber da bin ich auch nicht ich selber. Wie oft wir einfach authentisch sein verwenden in diesem Podcast. Ich habe heute erst ein YouTube-Video gesehen, ist schon älter, vielleicht kennt ihr das vom Y-Kollektiv, Insta-Live ist gleich Fake-Live, heißt das. Und interessanterweise sprechen diese InfluencerInnen, die da interviewt werden, ganz viel von authentisch sein. Und ich glaube, so ungefähr, so inflationär haben Jeannie und ich dieses Wort auch benutzt. Aber um mal beim Beispiel mit den Familienfeiern zu bleiben, auf die sich ein Partner quält und der oder die andere gerne geht, das wäre ja eine Chance für einen Konsens. Denn wenn man versucht, da einen Kompromiss zu finden, dann finden es beide irgendwie scheiße. Aber ein Konsens könnte so aussehen wie so, okay, ich habe geringen Widerstand, das zweimal im Jahr mitzumachen, kann ich mitgehen. Und das hat die Chance, sich auch schon mal ganz anders anzufühlen als so ein Kompromiss. Ich glaube auch oft führt das zu total komischen Beziehungen, weil beide denken, der andere hätte vielleicht auch irgendwelche Bedürfnisse oder beide haben Angst vor komischen Konsequenzen oder davor, dass die Beziehung irgendwie schlechter wird oder den Bach runtergeht, wenn man seine Bedürfnisse äußert und dann tut man das irgendwann nicht mehr und dann sind beide nicht mehr sie selbst und dann wird man zu so einem komischen Beziehungs-Ich, das immer nur versucht, die Beziehung zu wahren und das das höchste Ziel ist des Ganzen und möglichst wenig Widerstand auszulösen. Das ist auch wieder so ein Extrembeispiel, aber ich glaube, das kann schon vorkommen, nur das hat nichts mit Kompromiss versus Konsens zu tun, denn das ist eine Kommunikationssache. Ich muss für beides, egal ob ich einen Kompromiss schließen will oder einen Konsens eingehe, muss ich kommunizieren. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und wenn das schon nicht stattfindet, wenn die Bedürfnisse gar nicht bekannt sind und ich sie vielleicht auch nicht äußere, dann kann weder Kompromiss noch Konsens funktionieren. Ich kenne das auch, dass mir oft gesagt wurde, dass ich respektlos bin oder nicht genug Rücksicht nehme oder vor allem, dass ich egoistisch bin. Also ich habe echt schon sehr oft in meinem Leben gehört, dass ich arrogant und egoistisch bin, weil ich meine eigenen Bedürfnisse wahre und kommuniziere. Also ich spreche davon, dass es mich sehr treffen würde, wenn ich respektlos oder egoistisch genannt werden würde. Und Jeannie antwortet darauf, dass sie das schon sehr oft wurde. Also dass ihr das einfach passiert ist, dass sie egoistisch und arrogant und respektlos genannt wurde. Und mittlerweile muss ich da fast ein bisschen drüber lachen, weil das ist so eine große Red Flag, wenn jemand euch erzählt, dass er oder sie respektlos oder arrogant genannt wird, nicht nur von einer Person oder zwei. Ich meine, es gibt immer Leute, die komische Meinungen von einem haben, aber von vielen Menschen. Dann solltet ihr drüber nachdenken, warum das so ist und ob diese Menschen alle eine falsche Meinung von dieser Person haben oder ob die Person vielleicht tatsächlich ein bisschen in die Richtung geht. Also ich für meinen Teil wurde, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie als respektlos oder egoistisch bezeichnet. Als arrogant, glaube ich, schon einmal oder zweimal, aber da habe ich vielleicht auch was gesagt und war ein bisschen betrunken. Und das ist irgendwie, ich glaube, das ist wirklich extrem konditioniert, dass sobald man anfängt, sich um sich selber zu kümmern, dass man dann als egoistisch gilt. Auch hier wieder dieses Extrembeispiel. Und wir bauen da, oder Jeannie in dem Fall, aber ich bin daran nicht unbeteiligt, wir bauen da dieses Narrativ auf von die Welt da draußen ist scheiße und wir sind gut. Deswegen bedienen wir uns auch so vieler Extrembeispiele. Denn ich glaube, die meiste Zeit und die meisten Menschen verstehen es total, wenn man mal auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Die sind nicht so, dass sie einen direkt verurteilen, wenn man auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Natürlich gibt es Leute, die das tun, aber das ist nicht die Mehrheit. Das Beispiel da war, welches Bild hängen wir in unserer WG auf? Und die haben einmal einen Kompromiss gemacht, nämlich im Sinne von einer Abstimmung, also einer Kampfabstimmung. Es haben einfach Leute für ein Bild abgestimmt und das meiste hat gewonnen. Damit waren aber ziemlich viele Leute unzufrieden, das konnte man dann zeigen. Und was die dann als Alternative vorgeschlagen haben, war ein Konsens. Ein wichtiger Unterschied, der mir jetzt erst auffällt, tatsächlich nach all den Jahren, ist, dass in der Situation bei dem Workshop es ja darum ging, aus mehreren Optionen eine auszuwählen. Das heißt, es waren determinierte, feste Optionen. Und wenn man in einer Liebesbeziehung ist, dann redet man ja meistens über ein Thema und darauf gibt es eine Skala. Zum Beispiel, wenn es um Polyamorie geht, wie häufig sehe ich meinen Partner oder meine Partnerin noch neben meiner Hauptbeziehung. Da gibt es ja nicht nur immer oder nie, sondern es gibt ja eine Skala. Und ich glaube, wenn man sich in diesen Dimensionen bewegt, wo es keine Absolutheit gibt, dann sind Kompromiss und Konsens gar nicht so weit auseinander. Ein Kompromiss ist wie eine Kampfabstimmung. Wir sagen so, ich möchte das und du möchtest das und wir gucken, auf was wir verzichten, damit wir zusammenkommen. Also auf was von dem, was wir jeweils möchten, damit wir in der Mitte eine Lösung finden. Und ein Konsens funktioniert genau andersherum, nämlich indem ich sage, ich möchte das und das nicht und du möchtest das und das nicht. Und wie können wir eine Lösung finden, die in uns beiden wesentlich weniger bis gar keinen Widerstand auslöst? Also es muss keine Lösung sein, die wir beide wollen, aber es darf keine Lösung sein, die wir beide nicht wollen. Ich glaube, das ist der erste Lichtblick in dieser Folge. Ich habe schon gedacht, die wird super schrecklich, aber da sage ich tatsächlich was ziemlich Sinnvolles, nämlich eigentlich genau das Gleiche, was ich gerade schon mal erzählt habe. Dieser Perspektivwechsel ist eigentlich das Wichtigste. An und für sich sind Kompromisse und Konsens in Beziehungen gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur die Perspektive, der Fokus liegt bei einem Konsens darauf, wie kommen wir eigentlich zusammen? So, was möchte ich eigentlich und wie können wir eine tragfähige Lösung finden? Stattdessen liegt bei einem Kompromiss vielleicht, auch nicht immer, aber manchmal, der Fokus darauf, wie kann ich meine eigenen Interessen durchsetzen und auf was muss ich vielleicht verzichten? Nee, eine andere Lösung da wäre auf jeden Fall, und das ist immer der erste Schritt auch bei Konsens, erstmal die Bedürfnisse zu hinterfragen. Also erstmal zu wissen, was möchte ich denn überhaupt? Und wenn die andere Person sagt, ich möchte nicht, dass du mit jemand anderem in unserer gemeinsamen Wohnung schläfst, Was steckt denn da dahinter? Das erstmal rauszufinden. Dieser Perspektivwechsel ist total wichtig. Und ich finde es aber genauso wichtig zu sagen, dass das natürlich auch hier eine Skala ist, auch wenn man das vielleicht am Anfang nicht sieht. Vielleicht denkt man am Anfang, okay, ob ich mit jemandem in unserer gemeinsamen Wohnung Sex habe oder nicht, ist eine Ja- oder Nein-Frage. Aber im Prinzip kann ich meine Beziehung oder meine Partnerin auch sowas wie dahin führen. Ich kann auch sagen, okay, lass uns da erstmal zu dritt treffen und irgendwie mal kennenlernen. Lass uns doch irgendwie mal sie mal hier schlafen und wir kuscheln mal. Vielleicht geht ja sowas auch. Also eine der wichtigsten Dinge, die ich auch damals bei diesem Konsens-Workshop gelernt habe, ist, dass man gucken soll, welche Optionen gibt es überhaupt. Und meistens sind da mehr, als sich im ersten Moment zeigen. Also ich finde es immer ganz wichtig, nach den inneren Widerständen zu fragen und dann nicht aufzuhören zu graben quasi. Warum fühlt sich das schlecht an, wenn ich mit jemand anderem in unserem gemeinsamen Bett schlafe? Ich finde es auch super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was die Motive sind, die hinter dem eigenen Wunsch stecken. Zum Beispiel, warum möchte ich denn nicht, dass du mit jemand anderem in unserem gemeinsamen Bett Sex hast? Aber es ist wichtig, dass, wenn ich diesen Wunsch habe, er auch erstmal angenommen wird. Dass ich nicht dazu gedrängt werde, schon gar nicht in einem Kompromiss- oder Konsensprozess, den direkt zu hinterfragen. Fragen. Weil das wird passieren. Man kann als Liebesbeziehung, als Partnerschaft auch die eigenen Motive hinterfragen und da gemeinsam auf Erforschungsreise gehen, was da eigentlich dahinter steckt. Aber das funktioniert nie unter Druck, wenn ich das zu einer Voraussetzung mache, um überhaupt erst einen Konsens zu finden. Das wird nicht funktionieren. Ja, spannend eigentlich mal darüber nachzudenken, was ist, also mir fällt gerade irgendwie gar kein Grund ein, warum man das nicht möchte irgendwie. Ich denke da gerade selber die ganze Zeit drüber nach, was dahinter stecken könnte, wenn man nicht möchte, dass der oder die Partnerin in einer polyamoren, offenen, wie auch immer, beziehungsanarchistischen Beziehung mit einem anderen Menschen in dem Bett schläft, in dem ich auch mit dir in dem Fall schlafen würde. Mir fällt überhaupt gar kein richtiger Grund ein, außer vielleicht, dass man etwas exklusiv halten möchte und somit irgendwie sich näher aneinander binden möchte vielleicht durch diese Exklusivität. Wow, also die Folge löst echt viel bei mir aus. Nicht nur, dass ich vorher sauer auf mich selbst war und mich selbst hätte schütteln können, sondern auch, dass ich so viele Red Flags jetzt im Nachhinein sehe. Also, dass Jeannie hier nicht imstande ist, sich in jemanden reinzuversetzen, der oder die das einfach nicht möchte, dass man im gemeinsamen Bett Sex hat mit jemand anderem, das gibt mir jetzt gerade total zu denken. Ich meine, es ist ja was anderes, ob sie selber das nachvollziehen kann. Das muss sie ja nicht, das ist ja okay. Aber wenn einem gar kein Grund einfällt, also nicht mal sowas wie, okay, dann riecht das danach oder sowas wie, dann hat das für dich eine andere, dieses Bett für dich eine andere Bedeutung als für mich. Ich möchte nicht, dass eine fremde Person zum Beispiel in meiner Privatsphäre hier ist, also weil es ja auch mein Schlafzimmer ist, wo meine Kleidung und alles rumliegt. Also es gibt ja tausend Gründe, und nicht jeden davon muss ich nachvollziehen können, aber dass hier gar keiner einfällt, das finde ich ehrlich gesagt schon ganz schön kritisch. Also ich glaube, für viele Leute fühlt sich das komplett unnatürlich an, nicht mehr für etwas, also nicht mehr zu sagen, wofür man ist, sondern wogegen, also wo man Widerstände hat, weil das muss man erstmal rausfinden. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann hört sich das gar nicht mehr so unnatürlich an, weil ich glaube, viele nicht monogame Beziehungen oder viele Verhandlungen in nicht monogamen Beziehungen werden geführt aufgrund dessen, dass ein Partner was gegen das Verhalten eines anderen Partners hat. Also in dem Beispiel war es, ich möchte nicht, dass du mit deiner anderen Partnerin in unserem gemeinsamen Bett Sex hast. Und da weiß ich ja relativ genau, wogegen ich bin. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Art von Verhandlungen, also wenn es um Regeln, Grenzen etc. in nicht monogamen Beziehungen geht, dass man da schon tendenziell häufiger weiß, wogegen man ist oder was Widerstand auslöst. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, bevor man diesen Konsens versucht, in so einer Beziehungssituation, in so einer sehr emotionalen, sollte man das vielleicht auch mal in so unemotionalen Situationen versuchen. Zum Beispiel, wo gehen wir heute essen? Das ist ein super Lehrbeispiel. Es findet auch in allen möglichen Büchern Platz. Das kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, erstmal klein anzufangen mit einer wenig emotionalen Situation. Gut, für manche Leute ist ja Essen sehr emotional. Aber wenn wir mal drüber sprechen, wo gehen wir heute essen, dann ist das für die meisten heute wahrscheinlich wesentlich weniger emotional behaftetes Thema, als darf ich Sex mit meinem anderen Partner in unserem gemeinsamen Bett haben. Ich glaube, am Anfang ist es auch nicht nur, es fühlt sich nicht nur komisch an, sondern es ist auch einfach ungewohnt, weil man vielleicht die andere Person ja auch noch gar nicht so kennt, also mit ihren wahren Bedürfnissen, wenn man immer nur Kompromisse eingegangen ist. Auch da verwechseln wir schon wieder Kommunikation mit Kompromiss versus Konsens, denn für beides, Kompromiss eingehen und einen Konsens finden, muss ich die Bedürfnisse meiner eigenen und die des oder der anderen Person kennen. Sich selten reflektiert hat und dann plötzlich so ein Aha-Moment kommt und man feststellt, man ist vielleicht eigentlich jetzt Beziehungs-Ich und gar nicht mehr ich selber, dass es dann doch schon öfter passieren kann, dass man feststellt, dass man eigentlich wirklich nicht zusammenpasst, was in dem Fall ja ziemlich positiv ist, dann, weil was bringt denn eine Beziehung, in der man nicht man selbst ist? Ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Mutter. Und es ging um ein Paar, das wir beide kennen und warum die sich nicht trennen. Und ich habe sowas gesagt wie, ja, es ist nie zu spät, sich zu trennen. Aber meine Mom hat dann Gründe angeführt, warum sich Menschen vielleicht nicht trennen wollen, obwohl die Beziehung eigentlich nicht mehr da ist oder man nebeneinander herlebt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen, dass sich positiv zu fühlen, also positive Emotionen zu haben, wie zum Beispiel Liebe oder Zuneigung, nicht der einzige Grund für eine Beziehung sein kann. Es kann auch sein, dass man negative Dinge vermeiden will. Zum Beispiel, wenn ich sonst überhaupt keinen Anschluss habe an andere Menschen und ich eigentlich Jahre oder Jahrzehnte lang immer nur auf meine Beziehung fixiert war, dann trenne ich mich vielleicht nicht, obwohl ich merke, dass ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin überhaupt nicht zusammenpasse, weil ich vermeiden möchte, dass ich dann alleine dastehe. Ich sage nicht, dass das gut ist. Und ich selber könnte es mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht wenige Menschen gibt, bei denen das so ist. Und dass beide authentisch sind. Ich glaube, das ist der wichtigste Grund, sowas zu lernen, Konsens zu üben, dass beide in einer Beziehung authentisch sind und ich genau weiß, wie die andere Person gerade drauf ist und was sie für Bedürfnisse hat und was sie für Widerstände hat. Und da ist es wieder dieses ausgelutschte Wort oder diese ausgelutschte Formulierung, authentisch sein. Ich glaube, was ich in der Situation damit meine, ist, dass ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme. Das ist ja ein Teil davon, authentisch zu sein, aber es ist ja längst nicht alles. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das nicht unbedingt gekoppelt mit Kompromiss oder Konsens, sondern es ist die Voraussetzung für Kommunikation, die überhaupt zu irgendwas führt. Und das, was dieser letzte Satz bei mir ausgelöst hat, das fasst so ein bisschen diese ganze Folge zusammen. Also sehr gemischte Gefühle. Ich fand die Folge an sich eigentlich nicht schlecht, aber an manchen Stellen hat es mich sehr geschüttelt. Und ich glaube, wir haben es uns damals sehr viel zu einfach gemacht. Die Quintessenz ist wohl, dass Beziehungen nochmal ganz anders funktionieren als Gruppenkonstellation und dass man das nicht einfach eins zu eins übertragen kann. Also natürlich ist es schön, wenn man einen Konsens findet in einer Beziehung, aber es ist nicht jedes Mal möglich und eine Beziehung ohne Kompromisse ist einfach nicht dauerhaft tragfähig. Wie hat euch die Folge gefallen? Fandet ihr sie genauso fragwürdig und kritikwürdig wie ich oder habt ihr da eine ganz andere Meinung drüber und habt sie total gefeiert? Hat es euch vielleicht sogar richtig guten neuen Input gegeben für eure Beziehungen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, mental.anarchy. Da werden auch neue Folgen und auch neue Videos, die ich bald mal wieder mache, angekündigt. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Sehen uns nicht, wir hören uns. Die wird dann nämlich sein konstruktiver Krawall. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Stay tuned und bis dahin.